Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Einen wunderschönen Samstagmorgen wünscht Ihnen Olaf Kosat. Einmal im Monat geht's hier aus den Archiven um eine Stadt, die es so nicht mehr gibt. Das alte West-Berlin. Vor allem geht es um Drama und Elend, das sich in einer solchen Millionenmetropole abspielt. Von 1951 bis 1972 hat sich die RIAS-Krimi-Reihe Es geschah in Berlin mit den Gaunern West-Berlins beschäftigt. Gleiches lässt sich auch von Horst Bosetzky sagen. Krimi-Autor und Soziologie-Professor AD, auch heute wieder unser Erinnerungshelfer. Schönen guten Morgen, Herr Bosetzky. Ja, guten Morgen allerseits. Die soziologischen Aspekte der Kriminalität waren und sind Ihr Steckenpferd. Und da kam man an einem Ort in West-Berlin nicht vorbei, der berühmt-berüchtigte Bahnhof Zoo. Um den wird es in unserer heutigen Krimi-Folge gehen. Herr Bosetzky, für alle Nicht-Berliner, das war früher sowas wie der Hauptbahnhof West-Berlins. Welchen Ruf hatte denn dieser Bahnhof in den 70er Jahren? Also einen außerordentlich schlechten. Er war nicht gerade die berühmte No-Go-Area, aber man ist nicht gerne von ihm abgefahren und nicht gerne durch die Eingangshalle gegangen. Man konnte aber das zum Hauptbahnhof auch vom Bahnhof Friedrichstraße losfahren als West-Berliner. Habe ich öfter gemacht mit der S-Bahn zum Bahnhof Friedrichstraße. Da kam man auf den Fernbahnhof, da war eine weiße Linie. Man durfte erst einsteigen, wenn die Organe ihn freigegeben hatten, den Zug, nachdem er auf Flüchtlinge hin durchsucht worden war. Dann hatte man nämlich einen Platz und saß. Mir ist im Bahnhof Zoo mehrmals passiert, dass ich eine Platzkarte hatte, aber die war dreimal verkauft. Der DDR-Computer hat da wohl nicht so richtig funktioniert. Es gab Platzkarten für die S-Bahn? Für die Fernbahn. Früher sogenannten Interzonenzüge. Und wenn man durch die Eingangshalle ging, naja, das war etwa so, als würde man heute durch die Hasenheide oder durch den Görlitzer Park gehen. Es war etwas angefüllt mit zwielichtigen Menschen. Die haben einem nichts getan, aber ein bisschen gruselig war es schon. Das sind zwei Parks in Berlin, in denen bevorzugt Drogen gedealt werden, hier in Berlin immer noch. Wie es zugegangen ist am Bahnhof Zoo, das werden wir später noch etwas ausführlicher hören. Wir haben bei uns im Archiv eine ziemlich aufschlussreiche Reportage gefunden von 1972 über die Zustände am Bahnhof Zoo, wer damals alles sein Unwesen trieb, über die harte Arbeit der Polizei und wie die Berliner diesen Bahnhof erlebt haben. Vorher hören wir unsere heutige Folge Es geschah in Berlin. Es ist die vorletzte Folge dieser Sendereihe, Folge 498 aus dem Jahr 1972. Eine knappe halbe Stunde lang. Der Bahnhof Zoo spielt hier eine nicht unwichtige Rolle. Er ist nämlich der Ort, an dem zwei Damen eines zwielichtigen Gewerbes ihre Opfer finden. Ausgangspunkt der gleich folgenden Abzockerei, ein ziemlich uncharmantes Einstellungsgespräch. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Wie alt sind Sie? Ich bin 28. Nee, ich meinte, wie alt Sie wirklich sind. Ich hab's ja gerade gesagt, 28. Ach, ich hätte gedacht, Sie sind schon aus dem Schneider. Sie sind ja sehr liebenswürdig. Ja, entschuldigen Sie schon, aber man weiß doch, wie es beim Film zugeht, nicht? Da werden immer so ein paar Jahre runtergeschwindelt. Aber in unserer Branche ist das anders. Wir wollen wissen, was wir vor uns haben. Ein gut abgehangenes Steak und so ist uns auch viel lieber als ein notgeschlachtetes Kalb. Also, Sie sind Filmschauspielerin, ja? Ja. Auf gut Deutsch Statistin oder wie ihr das da nennt. Sie meinen Komparsin. Naja, jedenfalls kein Star, sonst hätten Sie sich ja nicht bei mir gemeldet, nicht? Aus dem Teen Top kenne ich Sie nicht, jedenfalls nicht aus einer Hauptrolle. Ich bin Edelkomparsin. Na, edel ist gut, ja. Ja, das ist die Fachbezeichnung, das wissen Sie wohl nicht. Ja, ist mir auch ganz wurscht. Und nun wollen Sie in die Gastronomie. Ja, wollen. Es ist ja wohl bekannt, dass bei uns hier mit der Filmerei so ziemlich Ebbe ist und... Da hat mir eine Freundin den Tipp gegeben, doch mal bei Ihnen nachzufragen. Sie könnten immer was brauchen, besonders auch eine attraktive Frau. Ja, sicher, sicher. Eine Schönheit sind Sie ja gerade nicht. Aber... Danke. Nee, also ich bin gerne ehrlich. Aber dafür haben Sie so das gewisse, ja, wo ein Mann sich was von verspricht, nicht? Sie würden mich also als Serviererin in Ihrem Lokal akzeptieren? Kindchen, als Serviererin kann man viel mieser sein als Sie. Ich brauche was ganz anderes. Und dafür scheinen Sie mir geeignet. Können Sie Englisch? Na, ein bisschen. Ja, und wie ist mit Französisch? Wie meinen Sie das? Na, genau so. Haben Sie mal was von Sandeln gehört? Sandeln? Also nicht. Aber gerade sowas brauche ich. Sandlerinnen. Interessante junge Damen, die mir Gäste ins Lokal bringen. Auswärtige, die hier aus irgendeinem Grund nach Berlin gekommen sind, die abends mal was erleben wollen. Die spricht man an und sagt, dass man selber fremd in Berlin ist und so, ne? Ja, mit so einem kommt man dann hierher. Der stellt sich doch dann vor, mit Ihnen wäre was anzufangen. Also ein besserer Strich, ja? Danke, da haben Sie sich in mir geirrt. Mal langsam, Kindchen, langsam, ja? Von sowas ist überhaupt nicht die Rede. Sie brauchen bloß zu animieren, dass er recht viel bestellt, Sekt und so. Ja, und je mehr der Umsatz steigt, umso mehr verdienen Sie doch. 50% von der Zeche sind Ihre. Ist ganz saubere Sache, nicht vom Bett und so. Ach so. Bloß fröhlich, immer charmant, gebildet auf den Gast eingehen. Ja, und dieses kleine Prickeln im Hintergrund, nicht? Der verspricht sich auch was davon. Und umso mehr bestellt er dann. Und das ist dann Ihre Sache. Naja, aber das ist etwas ganz Neues für mich. Aber Kindchen, beim Kingtop machen Sie doch auch den Leuten was vor, was Sie gar nicht sind. Mehr wird von Ihnen hier auch nicht verlangt. Bloß, dass eine Menge mehr für Sie dabei rausspringt. Sie können dabei auf 5, 7 und noch mehr Mille im Monat kommen, bloß als gute Gesellschafterin. Ja, wenn es so ist, wie Sie sagen, dann kann ich es ja mal versuchen. Naja, das möchte ich doch meinen, nicht? Moment mal. Liane, kannst du mal kommen? Ja. Was gibt's denn? Ich will dir hier eine kleine Novize anvertrauen. Eine Leinwandhelden. Lässt sich bestimmt was draus machen. Ach so. Tag, ich bin Liane. Ich heiße Margot. Ja, geht schon in Ordnung. Ja, gut siehst du aus. Ein bisschen herb. Hast du etwa für Männer nichts übrig? Doch, aber ich denke, ich muss nicht... Ach, kein Gedanke, im Gegenteil. Bloß so tun, sonst nichts. Das machen wir schon, komm mal mit. Wir werden uns schon gut verstehen. Ach, reden wir nicht lange, ziehen wir einfach gleich mal los. Nun pass mal auf, was hier so rumstreicht. Es dauert nicht lange, dann erkennst du genau, wer hier in Berlin zu Hause ist. Und ja, die Leute, die können wir nicht brauchen. Für uns sind nur die Fremden interessant, die Gäste, ne? Die bloß für einen Tag oder zwei hier sind. Verstehst du das? Ja, ich glaube schon. Ja. Du musst die Zeitschrift vom Hotel immer so tragen, dass man sieht, es ist eine Hauszeitschrift. Daran erkennen die anderen denn, dass du hier nicht in Berlin lebst, sondern bloß zu Besuch hier bist. Mhm. Kannst du ja auch mal interessiert drum blättern, ne? Verstehe genau. Und dann natürlich immer bei Schaufenstern stehen bleiben. Wer nach Berlin kommt, der guckt sich natürlich auch die Auslagen an. Bloß nicht gerade bei Damenwäsche oder sowas stehen bleiben. Da bleibt nämlich auch kein Mann stehen. Klar. Oder er ist verheiratet, dann ist das wieder nichts für uns. Im Gegenteil, Schätzchen. Gerade die Sorte will was erleben. Und ist nachher auch nicht kleinlich. Die haben doch Angst, es könnte zu Hause Schwierigkeiten geben. Naja, aber zunächst ist es besser, bei Läden anzuhalten, die Männlein wie Weiblein interessieren. So Fotogeschäfte zum Beispiel oder Kunstgewerbe, ne? Ja, verstehst du schon. Ja, ich bin ja nicht schwer vom Begriff. Ja, meine ich doch. Ja, dann werden wir jetzt einfach das mal praktizieren. Du kannst dich ja ruhig ein bisschen stiller verhalten am Anfang, ne? Dann siehst du gleich, wie die Sache läuft. Benne, guck mal, da gibt's nette Souvenirs. Ach, das ist doch meistens nichts. Das kriegst du bei uns genauso. Bloß, dass hier Berlin draufgemalt ist. Nicht doch, ne. Guck doch mal da, die geschnitzte Harfenjule und die kleine Schillerbüste. Das ist doch nicht der Schiller. Der hat ja keine Brillen auf. Ach gut. Das ist doch der Friedrich, Mann. So, ja, nur dann. Ja, aber was hat denn der mit Berlin zu tun? Ja, hier gibt's immerhin ein Theater nach ihm, nicht? Ach, entschuldigen Sie, meine Herren. Könnten Sie uns vielleicht helfen? Ja, gerne, bitte. Meine Freundin und ich, wir sind fremd hier in Berlin und... Ich sehe schon. Oh, Sie wohnen sehr vornehm. Sie haben da was vom Hilton unterm Arm. Wir wohnen im Präsident, ist auch recht hübsch. Ach so, Sie sind auch fremd hier? Ja. Ja, das ist aber schade. Ja, was ist denn daran schade? Ja, dann wissen Sie ja auch nicht besser Bescheid, nicht? Ja, uns hat der Hotelportier eine Bar aufgeschrieben, die so nett sein soll. Und ja, erstens wissen wir gar nicht, wo sie ist. Und dann kann man denn da als Frau allein hingehen, nicht? Oder, ach, kennen Sie sie zufällig, die, wie heißt denn die Bar, Margot? Du hast es doch da draufstehen. Ja, Reiterbar, Stuttgarter Allee. Ja. Reiterbar? Kenne ich nicht. Na ja, nicht. Dabei war ich schon so oft hier. Ja. Ja, dann werden wir es auch lieber lassen, ehe man da womöglich falsch ankommt. Ne? Nein, aber nicht doch. Warum denn gleich lassen, wenn der Portier Ihres Hotels Ihnen das so empfohlen hat? Ja, ja. Na, fahren wir doch zusammen da mal hin. Ist doch. Ja, hm? Ich weiß nicht. Ja, was meinst du denn, Margot? Also, hören Sie mal, sehen wir vielleicht aus wie die Ladykiller oder wie die Mädchenhändler. Aber ich bitte Sie, so war es doch nicht gemeint. Sie verstehen ja, wenn man hier fremd ist in Berlin. Ja, ja, eben nicht. Und wir wollten ja auch bloß nicht alleine dahin gehen. Das ist ja ausgesprochen richtig. Das sollen Sie auch nicht. Wir werden uns einfach mal gemeinsam diese, wie heißt sie? Reiterbar. Ja, diese Reiterbar werden wir uns mal gemeinsam ansehen. Ach. Nehmen wir uns ein Taxi, nicht wahr? Und ach, das sieht aber sehr, wirklich sehr lebenswürdig. Moment mal. Hallo, Taxi? Hoffentlich bereiten wir Ihnen keine Ungelegenheiten. Sie hatten vielleicht etwas ganz anderes vor. Aber ich bitte Sie, was soll denn das? Sagen Sie mal, Chef, kennen Sie die Reiterbar? In der Stuttgarter Allee? Ja, genau. Ja, ja, da, also da wollen wir hin. Du machst dich, Margot. Also Stuttgarter Allee, Reiterbar. Ja, bitte. Sind Sie zum ersten Mal in Berlin? Ja, das heißt, ich war vor 7 Jahren schon mal hier. Nun, da waren Sie wohl gerade konfirmiert. Sie sind ja reizend. Ich bin 32. Was? Das glaubst du wohl selber nicht. Wirklich? Das ist ja direkt eine Reklame für mich. Wir sind Kosmetikerinnen. Und wir haben hier eine kleine Tagung mitgemacht. Morgen geht's wieder zurück nach München. Ach, München? Das ist schade. Ein bisschen weit weg. Wir sind in Bonn zu Hause. Na, die Herren werden ja wohl verheiratet sein. Da müssen wir gerade jetzt drüber reden. Na, warum nicht? Vielleicht könnten wir Ihnen ein paar Tipps mitgeben. Kosmetik tut jeder Frau gut. Ach, Sie wollen wohl Geschäfte mit uns machen, was? Ach, lass doch anhalten, Liane. Wenn die Herren solchen Verdacht haben. Okay, seien Sie doch kein Frosch. Das, so war das nicht gemeint. Na gut, wenn Sie das sagen. Meine Freundin ist ein bisschen empfindlich. Ihr Vater ist ein angesehener Chirurg. Und aber wir wollten Sie doch nicht kränken. So, wir sind da. Da drüben ist die Reiterbar. Danke. Was bekommen Sie? 8,20 Mark. Ach, das möchte ich gern zahlen. Wenn Sie schon so liebenswürdig sind und uns... Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist mir aber sehr unangenehm. Na ja, nun musst du auch nicht übertreiben, Margot. Entschuldige. 10 Mark, Bill. Mhm. Geben Sie mir eine Quittung. Ja? Ja, gern. Bedanke mich hier noch. Einen schönen Abend in der Reiterbar. Guten Abend, Herr Chef. Guten Abend. Ein Tisch für 4 Personen. Ja, bitte. Bitte. Zählen können Sie, Herr Ober. Vielleicht hier an der Tanzfläche. Ja, also ich tanze ja eigentlich nicht. Da kommen Sie mir sehr entgegen. Ich tanze nämlich eigentlich auch nicht. Ja, aber deswegen können wir uns doch ruhig hier hinsetzen. Ja, das finde ich auch. Und womit kann ich den Herrschaften dienen? Ja, vielleicht ein bisschen was Erfrischendes, nicht? Ja. So ein Orangensaft mit einem Spritzer Sekt, würde ich denken, ja... Wenn es den Herrn recht ist, natürlich. Ja, aber bitteschön, natürlich, ja. Also 4 Karaffen Orange und Sekt, bitte sehr. Wollen wir nicht mal? Ich tanze für mein Leben gern. Ja, aber gern, wenn wir schon so nett zusammen sind. Ja. Also da kriege ich direkt Ehrgeiz. Wollen wir es nicht einmal versuchen miteinander? Sie dürfen mir bloß nicht böse sein, wenn ich Ihnen auf die Füße trete, gell? Einverstanden. Wenn es nicht gleich einen Schienbeinbruch gibt. Ich bin ja kein Bundesligaspieler. Sie tanzen wunderbar. Finden Sie? Ich finde, Sie führen so herrlich. Das freut mich. Schade, dass Sie schon vergeben sind. Wieso vergeben? Ich denke, Sie sind verheiratet. Ja, ist das denn auch gleich ganz und gar vergeben? Also ich suche keine Abenteuer. Dass wir uns da nicht missverstehen, ne? Ich suche auch nicht. Aber was ist, wenn man gefunden hat, ohne zu suchen? Ach, empfinden Sie das wirklich so? Mir geht's ähnlich. Aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit. sehen Sie mal an. Und Sie haben gesagt, Sie könnten nicht tanzen. Dabei geht das wunderbar mit uns. Ja, na, vielleicht würden wir auch sonst zusammenpassen. Hm? Muss man sehen. Vielleicht. Sie sind reizend. Ach, Margot, darf ich so sagen? Ja, also, wenn Sie es feierlicher von mir haben wollen, dann sagen Sie mir Ihren ganzen Namen, ja? Muss das sein? Ich heiße Margot Buchholdt. Buchholdt. Das klingt hübsch. Wollen wir nicht hier zusammen weg? Bei mir im Hotel noch ein bisschen zusammen sein? Das geht doch nicht, Herr. Ich weiß jetzt nicht, Ihr Freund sagt Männe zu Ihnen. Ja, weil ich Hermann heiße. Ah, wie der Chirusker. Wie wer bitte? Wie der Chirusker. Den kenne ich leider nicht. Ist der in Bonn? Oh, ich glaube kaum. Waren Sie mit dem befreundet? Ach, überhaupt kein Gedanke. Na ja, dann kannst du keine Schwierigkeiten weitergeben. Margot, Frau Buchholdt. Ach, wir können doch so nett zusammen sein. Ich bin doch mit meiner Freundin hier. Na und? Mein Freund, der Kulli, also Kurt heißt er eigentlich. Der Kulli, der ist talentiert genug. Der packt Mädchen aus wie Tiefkühlgemüse. Oh. Und taut sie auf. Im richtigen Augenblick schaut er immer weg. Sie können einen richtig verrückt machen. Wollen wir nicht lieber erst noch etwas trinken? Ja, aber gern. Na, ihr konntet euch wohl überhaupt nicht voneinander trennen, weh? Bist neidisch, wa? Aber kein Gedanke. Ich habe gerade mit Frau Leane ausgemacht, dass wir in dem Hotel der Damen noch ein bisschen zusammen sind. Moment. Ich hatte gesagt, vielleicht, ne? Erst muss ich mal hören, was Margot sagt. Tja, ich weiß nicht. Zusammen sein, ja, warum nicht? Es darf bloß nicht zu spät werden. Unsere Maschine geht morgen früh um 8.10 Uhr, Leane. Na bitte, das sind nur noch 10 Stunden bis dahin. Da können wir hier doch noch ein bisschen bleiben. Ja. Herr Ober. Ja, bitte. Nochmal das hier, ja? Bitte sehr. 4 Orangen mit 4 Sekt. Sie sagen es. Bitte sehr, sofort. Wollen Sie nicht auch mal mit mir aufs Parkett, Fräulein Margot? Buchholdt, Fräulein Buchholdt heißt. Ja, also Fräulein Buchholdt. Was denn? Du sagst einfach so deinen Namen, Margot? Warum nicht? Die Herren aus Bonn haben uns so freundlich eingeladen. Ja, sehr richtig. Was soll man noch wissen, mit wem man es zu tun hat, nicht wahr? Herr Ober, ja, bitte lassen Sie doch den Orangensaft weg und bringen Sie erst mal nur Sekt. Sehr wohl, die Herren. Wie ist es nun, Fräulein Buchholdt? Wollen wir nicht mal tanzen, meine ich? Mach schon. Lass dich nicht betteln, Margot. Na, ich muss schon sagen, Ihre Freundin ist bezaubernd, Leane. Naja, ich weiß. Ein bisschen schüchtern. Aber wenn der richtige Mann kommt... Ihr Freund, der versteht was von Frauen. Ja, ja. Sie meinen, dass er Fräulein Buchholdt... Ja, ja. Na, also, das mag ich nicht. Kulli! Du heißt eigentlich Kurt, ne? Wir sagen immer Kulli, ja. Kulli, wir müssen zahlen. Ja, warum haben Sie es denn auf einmal so eilig? Ja, wir fliegen ja morgen früh wieder nach Haus. Na ja, und ich dachte, wir könnten noch ein bisschen zusammen sein, was? Die Herren wollten zahlen. Sie sind ein Trottel, Robert. Ach, Sie kennen den Kellner? Wieso? Nein, ich habe nur gehört, dass er Robert heißt. Ach so. Sag mal, was ist denn los, Männer? Du willst zahlen? Ja, ich habe gedacht, Kuli, wir müssen doch morgen früh wieder weg, ne? Naja, das allerdings so. Vielleicht können wir noch 2 Flaschen Sekt mitnehmen. Fräulein Buchholdt meinte, wir können doch alle 4 im Hotelzimmer der beiden Damen noch etwas zusammen sein. Ach so, ja, also da bin ich dabei, Kuli. Da freue ich mich, Fräulein Margot. Die Herren wollten zahlen. Ja, bitte. Bitteschön. Das waren 2x4 Orangensaft à 14 Mark. Sind 8x4 gleich 32. 8x10 sind 80, zusammen 112. 4 Sekt à 140 macht 400. 4x4 sind 16. 560 plus 112. Ich darf bitten um 672, bitteschön. Um wie? Was? 672. Alles einschließlich natürlich. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Moment mal, wir hatten... Sie hat die 2x4 Karaffen Orange mit Sekt. Jeweils halb. Macht 4 ganze französische Sekt. 140 Mark. Ja, da entschuldigen Sie mal. Wir können doch nicht 4 ganze Sekt... Aber mein Herr, überzeugen Sie sich. Dort stehen die Flaschen, die ich Ihnen eingeschenkt habe. Ja, das sind doch bloß 2. Ja, aber ich denke, Sie wollen noch 2 mitnehmen. Ach so. Hey, wenn ich gewusst hätte, was bei Ihnen die Flasche Sekt kostet, mein Französischer Lieber. Schaumwein, mein Herr. Er steht auf der Getränkekarte. Ach, ist mir aber das alles sehr, sehr unangenehm. Und zwar diese Bar hier vom Hotelportier empfohlen worden. Ja, na selbstverständlich zahlen wir die Hälfte der Zeche. Nicht wahr, Margot? Aber selbstverständlich. Was sollen denn die Herren von uns denken? Wollen Sie vielleicht die 2 Flaschen Sekt, die wir auf unser Hotelzimmer mitnehmen wollten, hier lassen? Also nein, das gibt's nicht. Na ja, wie gesagt, wir tragen selbstverständlich die Hälfte von der Zeche. Wir fahren gleich bei Margots Hotel vorbei, wir holen das Geld runter und dann fahren wir zu mir und sind noch ein bisschen nett zusammen, ja? Das ist mir richtig unangenehm, das Ganze. Das ist doch Unsinn, Margot. Wer konnte denn das wissen? Ja, eben. Das war doch nicht zu ahnen. Ja. Ich bin dafür, dass wir beiden Männer die Zeche alleine tragen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wofür halten Sie uns denn? Alles gut sein, Kuli. Wir bügeln das schon auf andere Weise wieder aus. So, hier halten Sie bitte an, ja? Wir sind gleich wieder unten. Komm, Margot. Ja, gleich, Herr Kriminalbeamter. Das ist ja ein Wort bei Damen, das kann man sich verschieden auslegen, ne? Gleich. Ja. Also nachdem gleich nach 20 Minuten umeinander waren, da habe ich gesagt, also da stimmt doch was nicht. Ja, und ich bin dann in das Hotel und habe beim Portier gefragt, sagen Sie mal, wohnt bei Ihnen ein Fräulein Margot Buchholdt? Ja, Buchholdt. Margot Buchholdt, überlegte der Portier. Nee, wohnt nicht bei uns. Naja, also, wir dann gehört hatten, dass das Hotel noch einen zweiten Ausgang hatte, da war uns ja klar, woran wir waren, nicht wahr? Tja, naja, meine Herren, leider war Ihnen das erst ein bisschen zu spät klar geworden. Sagen Sie, haben Sie noch niemals etwas von den sogenannten Sandlerinnen gehört? Ah, Sandlerinnen? Ja. Nein. Ja, also Sommerzeit, Touristenzeit und damit Hochzeit der Sandlerinnen, könnte man sagen. Naja, also hier bei uns in Berlin ist allerdings zu allen Jahreszeiten was los. Also Sandeln, das ist ein Begriff, den man von Sand in die Augen streuen herleitet. Also klar herausgesagt bedeutet das so viel wie täuschen. Primitiver könnte man auch sagen, Sandlerinnen sind Schlepperinnen, Damen. Die natürlich männliche Gäste zu einem Lokal schleppen, in dem die Herren dann gehörig ausgenommen werden. Ja, am besten natürlich Herren, die nur für 1 oder 2 Tage in einer Stadt sind. Donnerwetterlich. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten, Herr Kriminalbeamter. Diese beiden hier in unserem Fall, die waren ausgesprochen gebildet. Sauber und ja, keineswegs irgendwie, also ich weiß nicht, doch, was ich das sage. Ich will Ihnen sagen, also keineswegs Damen des horizontalen Gewerbes. Ja, ja. Himmels Willen, also meines, wir hätten uns mit sowas eingelassen. Natürlich nicht. Bloß, meine Herren, ich meine, wir sind doch hier Männer untereinander, nicht wahr? Mal ganz ehrlich, so ein bisschen die prickelnde Aussicht, da könnte noch was daraus werden. Ich meine, war ja doch wohl dabei, oder? Na, also bei mir nicht. Ich weiß nicht, meine... Vielleicht stimmt das bei dir. Also ich sag bloß, Kulli, ich wäre nicht immer so im Stand, dass ich... Aber nein, nicht doch. Ich meine doch nur, also jedenfalls, naja, das werden Sie wohl verstehen, der Kriminalbeamte, bei aller guten Hausmannskost. Natürlich. Ich möchte ja auch mal so ein kleines Schnuggerle nebenbei, leicht gepfeffert, ohne dass man sich gleich den Magen verdirbt. Ich hätte mir durchaus was versprochen. Allerdings für eine derart... Hohe Vorauszahlung, ganz sicher. Nein, also das nur wieder nicht. Nein. Und in dieser Richtung hätte sie auch kaum eine Vorstellung erfüllt, meine Herren. Diese Damen, diese Sandlerinnen, die reizen wohl. Aber den Trumpf, den spielen sie nicht aus. Nee, denen kommt's drauf an, eine möglichst hohe Zähl zu machen. Aber wir haben da niemals eine solche Menge an Sekt getrunken, wie der Kellner behauptet hat. Gut, ja, glaub ich auch sofort. Nur... Rechnet man in diesen Lokalen, die mit Sandlerinnen arbeiten, damit, dass es dem Gast unangenehm ist, zu diskutieren? Man will sich doch als Herr ja keine Blöße geben, nicht wahr? Aber seien Sie sicher, die gleichen Damen sind längst wieder unterwegs und tun genauso wie bei Ihnen, unbeholfen, als Gäste in der Fremde. Wollen wir nicht mal tanzen? Tanzen? Oh ja, gerne. Ich tanze zwar nicht sehr gut, aber... Ach, das macht nichts. Ich werde Sie schon führen. Ja. Sie sagen, Sie tanzen nicht gut? Oh, Sie sind der Tänzer. In Ihrem Arm wünscht man sich mehr als nur einen Tanz. Oh, wirklich? Wirklich? Aber das geht ja nicht. Ich muss morgen früh wieder nach Hause. Oh, bis dahin ist doch noch viel Zeit. Lassen Sie uns vergessen, dass... Nein, das... Ach, bitte. Wir zahlen und gehen ja noch ein bisschen in mein Hotel. Ja, warum soll ich Ihnen was vormachen, Herr Kriminalbeamter? Diese junge Frau hatte so das Gewisse, verstehen Sie? Ja, natürlich. Nicht unbedingt schön, aber ich weiß nicht, der Mund oder... Der ist ja auch egal. Ich wäre bereit gewesen zu allem Möglichen. Ja, ja, ja, ja. Ja, aber wie ich denn zahlen sollte in dem Lokal? Über 1000 Mark für angeblich getrunkene Flaschen Sekt. Ja, ja. Euch gesagt, ihr seid wohl verrückt. Ich denke nicht dran. Das zahle ich nicht. Ne? Ja, haben Sie recht getan, ja. Ja, das sagen Sie. Aber da haben sich denn so ein paar... Gestalten vor mir aufgebaut. Ich bin hier wirklich kein magerer Hering, aber wie ich die gesehen habe, ja. Was soll ich machen? Ne? Ja. Der Geschäftsführer kam an. Ach, wir sind ja nicht so. Geben Sie uns Ihre Heimatadresse. Ich bitte Sie, Herr Kriminalbeamter, einen Brief bei mir zu Hause, den womöglich meine Frau aufmacht. Nur, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Na ja, klar. Wenn Sie wüssten, wie gut ich das verstehe. Also, jedenfalls, zum Schluss habe ich gesagt... Ich werde Ihnen einen Scheck geben. Hm. Und damit waren Sie in dem Lokal auch einverstanden. Das war alles am Samstagabend, ne? Ja. Und da ist mir dann eingefallen, ich könnte ja den Scheck sperren lassen bei meiner Bank in Westdeutschland. Ne? Ja, sehr gut, ja. Wie gesagt, das Ganze war am Samstagabend. Montags früh macht die Bank wieder auf, ne? Um 9. Ich habe also gleich in der Zeit angerufen. Das heißt, ich habe es versucht. Ich kam aber nicht durch. Erst um 9:30 hatte ich die Verbindung. Ja. Und wie ich das sage, Sie sollen den Scheck sperren, da höre ich, der ist schon gleich kurz nach 9, wie die Bank aufgemacht hat, eingelöst worden. Ja, da war eben einer schneller als Sie. Ein Beauftragter des Lokals, in dem Sie so hübsch aufs Kreuz gelegt worden sind. Naja, Kleinigkeit, übers Wochenende in Ihre Heimatstadt zu fliegen. Ne? Ja, das hätte ich doch nie gedacht, dass da... Nee, Sie nicht und viele andere auch nicht. Aber bei solchen Beträgen lohnt sich auch ein Flug. Und wo einer überhaupt nicht zahlen will, da haben diese Leute ja auch noch andere Mittel. Dann sagen Sie zum Beispiel, also gut, wir sind ja nicht so, hinterlassen Sie uns Ihre Heimatadresse. Und wer tut das gern, ne? Ja, da wären doch die Scherereien nur noch schlimmer. Na, das ist das doch, Herr Kriminalbeamter. Ja, das wissen wir doch. Unsere Arbeit ist ja gerade auf diesem Gebiet sehr schwierig. Sehen Sie mal, zum einen erstatten sehr viele überhaupt keine Anzeige, wegen der möglichen Schwierigkeiten zu Hause. Und das wissen natürlich auch die Gaststätten, die diese sogenannten Sandlerinnen beschäftigen. Und zum anderen ist die Staatsanwaltschaft... gar nicht so leicht bereit, im Vorgehen der Sandlerin einen vollendeten Betrug zu sehen. Ah? Ja, das muss man verstehen. Sehen Sie, in den Lokalen liegen doch Getränkekarten aus. Hm. Und da steht drauf, dass eine Flasche französischen Schaumweins 140 Mark oder mehr kostet. Ja. Und in dieser Richtung gibt es ja keine Vorschriften. Hm. Wo die Getränkekarten richtig ausliegen, kann sich ja jeder Gast ein Bild machen, was ihn erwartet. Mhm. Ja, und gerade das ist die Handhabe, mit der so eine Art Ring, der Sandlerinnen beschäftigt, arbeitet. Ihr Laden ist lahm, geben Sie es doch zu. Wir reißen Sie aus dem Dreck. In 2-3 Wochen sind Sie ein gemachter Mann. Die 50%, die Sie den Sandlerinnen zu zahlen haben, die sind doch ein Pieps für Ihre Kasse. Auf diese und ähnliche Weise gibt es immer wieder neue Treffpunkte. Seriös wirkende Lokale, in die Gäste unserer Stadt geraten und dann ausgenommen werden. Ja, zu raten ist da nur eins. Vorsicht gegenüber allen noch so attraktiven und durchaus gebildeten jungen Damen, die sich fremd fühlen und ein bisschen männlichen Schutz erwarten. Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Horst Dähne, Schnitt Ursula Plath, Aufnahmeleitung Dagmar Geschke und Regie Werner Oehlschläger. Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Das war gerade die 498. Folge der RIAS-Krimi-Reihe Es geschah in Berlin aus dem Jahr 1972. Herr Bosetzky, die Damen, vor denen eben gewarnt wurde, wurden Sandlerinnen genannt. War das ein geläufiger Begriff damals? Nein, überhaupt nicht. Als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, gehört habe, dachte ich, es sind Frauen, die in der Buddelkiste sitzen oder sich mit Sand bewerfen. Dann war ich aber mal in Österreich und da habe ich es gehört und die Bedeutung erkannt. Also es ist ein österreichischer Begriff, der irgendwann nicht eingeführt wurde nach Deutschland, aber auch heute noch völlig ungebräuchlich ist in Deutschland. Ab und zu mal ein Literat hat ihn verwendet, wie in diesem Fall bei Es geschah in Berlin. Dieses Wort taucht auch in der Westberliner Kriminalstatistik von 1971 und 72 nicht auf. Wir haben uns diese Statistik mal angeschaut. Straftaten haben zwischen 1971 und 72 zugenommen von gut 175.000 auf etwa 180.000. Zum Beispiel Taten wider das Leben, also Mord, Raubmord, Totschlag von 169 auf 223 in Westberlin. Raub, räuberische Erpressung ging nach oben. Diebstahl hat extrem zugenommen in dieser Zeit. Wie interpretieren Sie denn als Soziologe diese Zahlen? Es ist unheimlich schwer, das in der Kriminalsoziologie zu tun. Erst würde ich mal sagen, ja, das Dunkelfeld war riesig und man hat bessere Möglichkeiten der Erfassung von Straftaten gefunden. Aber weiter ausholen würde ich sagen, das sogenannte Böse, siehe Konrad Lorenz oder die ganzen Aggressionstheorien, es liegt in uns drin und wenn die Büchse der Pandora, der Deckel geöffnet wird, dann bricht's heraus. Nun schön, wir haben im Krieg sehr, sehr viele Menschen gehabt, die ihre Verbrechen legal begehen durften, ob das in Auschwitz war oder bei der Hinrichtung von russischen Widerstandskämpfern. Und die waren nun alle plötzlich sozusagen arbeitslos nach dem Krieg. Und das Aggressionspotenzial war da, teilweise auch anerzogen mit der schrecklichen Erziehung damals. Wo sollte das hin? Das hat sich dann der Bahn gebrochen. Aber ausgerechnet Ende der 60er, Anfang der 70er. Es kann natürlich sein, dass auch die Erziehung, die Sitten hier liberaler wurden und das strenge Korsett, du darfst nicht, das kannst du nicht, war nicht mehr da und es war sozusagen eine Befreiung, aber auch die Befreiung von den Hemmnissen, die kriminelle Aktivitäten verhindert haben. Und der Bahnhof Zoo war, wie gesagt, einer der Orte, an denen es ziemlich kriminell zuging zum Teil. Wir haben vorhin gesprochen über den Bahnhof Zoo, dort wo Gauner immer leichtes Spiel hatten und haben unter anderem mit Touristen, die sich mit den Gepflogenheiten einer Großstadt nicht so auskennen. Der RIAS hat sich 1972 in einer großen Reportage mit der Unterwelt am Bahnhof Zoo beschäftigt, hat mit Berlinern gesprochen, die dort jeden Tag vorbeikommen, mit der Polizei, die dort alle Hände voll zu tun hat. Wir hören uns diese Reportage in zwei Teilen an, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, wie es Anfang der 70er Jahre dort zuging, an einem der vielleicht gefährlichsten Orte des damaligen Westberlins. Bahnhöfe, magische Quadrate der City, Einsiedeleien des Fernwehs, Wechselstationen der Hoffnung, Stellwerke der Sehnsucht, kurz Metastasen auf Schwellen genagelt. Abfahrt Richtung Unterwelt, Im Schlaglicht der Woche, Bahnhof Zoo. Die Pressestelle der Berliner Polizei veröffentlichte in diesen Tagen einen Lagebericht über den Bahnhof Zoo und seine Gäste, die mehr das Vorfeld des einzigen Fernbahnhofs in West-Berlin bevölkern als den Bahnsteig selbst. Es sind die Unbehausten, die es in das Halbdunkel der Halle geschwemmt, die abends vom Neonlicht der Unterwelt magnetisch angezogen werden, um hier ein Quäntchen Glück zu suchen. Und es wird gezahlt, wenn auch in kleiner Münze. Da sind die Damen, die besonders langsam gehen, um schneller vorwärts zu kommen. Da sind die Männlein, die auf einen Mann warten. Da sind die Kraftmeier und Krakehler, die ihre Einsamkeit in die Halle rühren. Da wird getrunken und verhandelt, da wird gepokert und verhökert. Eine Collage aus Schmutz und Elend, armseligen Gestalten vieler Herren Länder und der Polizei. Ihre Razzien sind eingereiht im Koordinatensystem von Sicherheit und Ordnung. Zuständig ist das Revier 131 in der Fasanenstraße. Der stellvertretende Leiter ist Hauptkommissar Wolfgang Schale. Es ist einfach für uns eine Notwendigkeit, Razzien oder überhaupt irgendwelche Kontrollen dort eng koordiniert mit der Abteilung K durchzuführen. Es fängt an von einer kleinen Kontrolle, die mit wenigen Beamten durchgeführt wird, wo wir einen bestimmten, uns vorher bekannten Personenkreis durchforsten und in irgendeiner Weise kontrollieren, hauptsächlich hinsichtlich des Vorhandenseins von Personalpapieren und der nötigen Einreisegenehmigung, wenn es sich um Ausländer handelt. Dann gehen wir weiter über zu größeren Kontrollen, die je nach den Umständen, die wir dort vorfinden, erweitert werden. Zum Teil mit mehr als 200 Beamten. Wenn die Notwendigkeit sich ergibt, dass der gesamte Bahnhof abgeriegelt werden muss und eine Kontrolle sämtlicher dort anwesenden Personen durchgeführt werden soll. Und mit welchem Erfolg tun Sie das? Mit dem Erfolg, dass die Kriminalität zurückgeht? Oder ist das mehr oder weniger nur eine Präsenzerscheinung, die da vorgeführt werden soll, einfach, dass in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck entsteht, Sie seien zu wenig am Bahnhof Zoo tätig? Es ist für uns eine Notwendigkeit, einmal ständig dort präsent zu sein. Wir sind uns aber darüber vollkommen im Klaren, dass wir durch unsere Einsätze die Kriminalität dort nicht unterbinden können. Wir können nur versuchen, sie unter Kontrolle zu bekommen, Unruhe zu schaffen und dort in irgendeiner Weise darauf hinzuwirken, dass die Kriminalität sich wenigstens nicht ausbreitet. Nun gibt es direkt im Bahnhof Zoo auch eine Bahnhofswache der Ostberliner Behörden. Wie ist die Zusammenarbeit mit denen? Die Zusammenarbeit ist im Wesentlichen, wenn man davon ausgeht, dass unsere Aufgaben sehr unterschiedlich sind, im Wesentlichen gut. Das Ziel beider Ordnungskräfte ist es, zumindest erträgliche Zustände auf und um den Bahnhof zu gewährleisten. Bei 46 Einsätzen der Inspektion Charlottenburg wurden ca. 1800 Personen überprüft und 261 festgenommen. Die große Streife, bestehend aus Kripo und Schupo, musste vom August vorigen Jahres bis Ende Juni dieses Jahres 664 Personen zwangsstellen, 33 Haftbefehle vollstrecken sowie 55 Personen wegen Verdacht des Diebstahls vorläufig festnehmen. Kein Wunder also, wenn das Erscheinungsbild des Bahnhofs Zoo wie folgt bezeichnet wird. Beschissen, ehrlich. Deutsche gibt es zum Beispiel ja nicht mehr hier. Sie wissen ja selber, was hier in Berlin los ist am Bahnhof Zoo, wie oft hier die Polizei ist, wie oft hier der Bahnhof ausgeräumt werden muss. Ja. Man traut sich ja manchmal schon hier am Tage gar nicht mehr reingeschweige, dann noch spät abends. Sie sprechen auch schon ganz leise, nicht? Ja, das hat auch seine Gründe, nicht wahr? Der Bahnhof Zoo ist sehr mies, würde ich sagen, wa? Sehr viel Pöbel volltont hier rum, da müsste mal ordentlich aufgeräumt werden. Man hat abends vor allen Dingen, wenn man zur Post kennt, muss man Angst haben, hier reinzugehen. Ich würde sagen, der Bahnhof ist schön, aber es wäre schöner, wenn diese ganze Gesochse etwas vom Bahnhof Zoo verschwinden würde. Denn das macht für uns Berliner durchaus keinen guten Eindruck, wenn mehr oder weniger die ankommenden Reisenden von Ausländern und auch von unseren Deutschen Halbstarken sehr belästigt werden. Es ist sehr schlecht, wenn man gleich angeboten kriegt an sechs Sachen und auch gestohlene Sachen. Also das müsste viel mehr unterbunden werden am Bahnhof Zoo. Ja, man muss sich vorsehen, wenn man mit der Strecke hier läuft, da kommen sie rücksichtslos ins Kreuz getreten und entschuldigen sich ja nicht und sagen, du Alter, du musst verbrannt werden und was dir alles so eine Redensart, so eine Limmels. Ich meine, das ist ja, so hat der Zoo noch nie ausgesehen. Ich habe gerade diese Meinung gehört von dem Herrn, der sagte, dass das Gesocks oder so nicht verboten werden müsste. Also ich finde den Bahnhof so nicht so schlimm, wie er gemacht wird. Man muss nicht alle verurteilen. Es gibt Asoziale, aber die muss man auch nicht verurteilen. eines Tages haben sie irgendwie eine Kinderwiege gehabt. Man muss mal hinter den Kulissen schauen, welchen Menschen dazu bewegt hat, dass er so geworden ist, ne? Publikum, ich meine, das ist an den Bahnhöfen mehr oder weniger gleich, ja. Aber wenn man erreichen will, dass der Personenverkehr mehr über die Bahn abgewickelt wird, ja, dann muss man auch die Bahnhöfe attraktiver gestalten, ne? Da sind ja die reinsten Drecklöcher hier, ja, kann man ja keinem zumuten, da überhaupt durchzugehen. Das war in der Tat kein angenehmer Ort, der Bahnhof Zoo in den frühen 70er Jahren in West-Berlin. Es gilt allerdings auch für die meisten anderen Städte. Bahnhöfe haben immer irgendetwas Dubioses und Unheimliches, locken immer zwielichtige Gestalten an. Herr Bosetzky, hat das was damit zu tun, dass man notfalls schnell untertauchen kann in den Menschenmassen eines Bahnhofs? Das auch, und man kann möglicherweise noch auf einen anfahrenden Zug springen und fliehen. Aber hier am Bahnhof Zoo, wir sind da nicht hineingegangen. Wir haben uns draußen an der Normaluhr bei der Drogerie Dr. Kuhlmann getroffen. Man hat den Bahnhof gemieden. Aber manchmal musste ich dahin, da war nämlich ein Postamt, das auch sonntags offen hatte. Und da bin ich einmal reingegangen, man schlich sich da so durch. Und plötzlich waren zwei Stadtstreicher Penner, sagte man damals, die gerieten aneinander, beschimpften sich fürchterlich. Der eine im wunderbaren Latein, der andere im wunderbaren Französisch. Das waren zwei Oberstudienräte, die ausgestiegen waren, weil sie zu viel Unterhalt für ihre geschiedenen Ehefrauen zahlen mussten, also Scheidungsopfer. Die sind abgetaucht und haben sich dann in den Sprachen beharkt, die ihnen geläufig waren. Also es war da, wie immer, ich habe auch darüber geforscht, ja, bei den Obdachlosen, den Stadtstreicher, eben auch relativ gebildete Leute dabei. Das war nicht der Bodensatz der menschlichen Gesellschaft, wie man damals sagte. Das waren teilweise auch ansehbare Leute, anhörbare Leute. Also das war eine Auseinandersetzung auf relativ hohem Niveau. Auf sehr hohem Niveau, was ich selbst nie erreicht hätte. Schon in den 70er Jahren haben am Bahnhof Zoo Sozialarbeiter eine wichtige Rolle gespielt. Unsere RIAS-Reportage von 1972 hat damals mit Helferinnen gesprochen, die sich dort jeden Tag um Bedürftige gekümmert haben. Diese Frauen schildern gleich, mit wem sie es dort zu tun hatten, wer den größten Ärger veranstaltet hat auf diesem Bahnhof, der auf die Reporter damals einen ziemlich abweisenden Eindruck gemacht hat. Der D-112 mit Kurswagen nach Paris donnert über die Zoobrücke gen Westen. Zurück bleibt das grau-grüne Stahlkorsett eines Fernbahnsteigs, dessen trübe Verglasung sich beklemmend auf die Atmosphäre des gesamten Bahnhofs auswirkt. In der Halle herrscht eine Betriebsamkeit, als sei diese Durchgangsstation ein internationales Eisenbahnkreuz. Doch der Schein trügt. Die Hektik hat etwas Statisches. Die Eile ist nur vorgetäuscht. Das Fluidum des Reisenden ist künstlich erzeugt. Hastige Schritte, ziellos in der Richtung, der ständige Blick auf die Uhr, der ruckartige Halt vor den Buchvitrinen. Fast 90% aller Anwesenden sind Männer, schwarzer, weißer und gelber Hautfarbe, in unsichtbare Ghettos aufgeteilt. Vor der Milchbar verhehlen die Hehler nicht, dass sie etwas, weiß Gott aus welcher Quelle, anzubieten haben. Die Plastiktaschen verbergen es nicht. Bekleidung und Schmuckwaren, Film- und Fotoapparate, Kassettenrekorder und Radiogeräte. Zwischen öffentlicher Bedürfnisanstalt und Postamt ist das Revier von Gastarbeitern aller Schattierungen. Sie warten vor den Telefonzellen auf ihre Auslandsgespräche, oft bis zu 8 Stunden. Gleich dahinter befindet sich die Bahnhofsmission, die täglich rund 150 bedürftige Reisende versorgt. Denn im Gewimmel des Bahnhofs Zoo haben auch ungewöhnliche Schicksale ein paar kurze Szenen. Die Betreuerinnen können ein Lied davon singen. Für Sie vom Diakonischen Hilfswerk und der Caritas, Frau Johanna Pretorius. Wir sind gerade eben vom Zug gekommen, wo Umsiedler aus Polen nach Friedland fahren, die wir gerade eben mit Getränke und Erfrischungen betreut haben. Heute waren es 25 und davon 8 Kinder. Ja, das kommt natürlich jetzt gerade nach den Verträgen, kommt es natürlich zu vermehrten Aussiedlern. Und die betreuen Sie alle am Bahnhof Zoo, die machen hier sozusagen eine Zwischenrast. Nein, die Polen-Umsiedler sind nur im Zug. Die bleiben im Zug und fahren anschließend gleich durch. Die wir betreuen, kommen in der Nacht um 23 Uhr mit dem Zug aus Moskau. Das sind die Russland-Aussiedler, die hier die Nacht bleiben, Frühstück bekommen und mit allen Formalitäten dann den nächsten Tag früh in den Zug gesetzt werden und nach Friedland kommen. Ja, nun haben mir einige andere Damen hier erzählt, dass sie überfallen worden wären, dass sie schon oft, sagen wir mal, Faustschläge bekommen haben, dass ihnen Geld gestohlen wurde, dass sie also hier praktisch für alles herhalten müssen. Und unter diesen Umständen zu arbeiten, ist ja kein leichtes Brot. Nein, also ängstlich darf man hier gar nicht sein. Uns ist schon allerlei geboten worden, also eine mit einem Kieferbruch im Augenblick wieder vor 8 Tagen, auch wieder ein Faustschlag ins Gesicht. Die Kollegin ist krank. Das ist schon des Öfteren passiert, aber wir haben das Glück, gleich nebenan die Bahnpolizei zu haben, mit der wir sehr guten Kontakt haben und die sofort zur Stelle sind. Ja, das ist die Bahnpolizei der DDR, die hier auf dem Bahnhof selbst Dienst versieht und sozusagen weniger polizeiliche als Ordnungsrechte ausübt. Ja, wir versuchen immer so auszukommen, aber oft sind es doch auch so hartnäckige, die dann gehen und ihre Wut oder ihre und alles bei uns hier auslassen, weil wir mal irgendwie, dann bieten wir schon etwas zu trinken an und dann fangen sie an, sich auszusprechen und oft kommt dann hinterher noch eine Beschimpfung und es geht dann meist um Geld. Geld, das ist der Zauberschlüssel für alle, die in der Halle des Fernbahnhofs dahin vegetieren. Im Polizeibericht heißt es: Erschreckend hoch ist die Zahl der anwesenden Minderjährigen im Bahnhof Zoo. Allein im Jahr 1971 wurden etwa 300 Kinder von der großen Streife dort aufgegriffen. 12-jährige Jungen, die sich hier ein Taschengeld bei Homosexuellen verdienen, sind ebenso wenig Einzelfälle wie 13- bis 15-jährige Mädchen, die von ausländischen Zuhältern an ihre zahlreich in der Fernbahnhalle vertretenen Landsleute verkuppelt werden. Soweit der Polizeibericht. Polizei und Sozialarbeiter wussten also ziemlich genau, wer zu den Stammgästen im Bahnhof Zoo gehörte. Herr Bosetzki, angesprochen wurden deutschstämmige Polen-Umsiedler, Russland-Aussiedler, die auf dem Weg nach Friedland waren. Das war das Grenzdurchgangslager Friedland südlich von Göttingen. Ja, also für uns in West-Berlin relativ weit weg und gar nicht interessant. Wir hatten ja das Notaufnahmelager Marienfelde vor der Haustür. Da richtete sich alles Interesse darauf. Friedland war weit weg und die Aussiedler aus dem ehemaligen aus Russland und so weiter interessierten uns relativ wenig. Die Flüchtlinge aus der DDR, das war unsere Zielgruppe sozusagen, wo sich alle Aufmerksamkeit darauf konzentriert hat. Friedland war weg, da sah man sich die Bilder im Kino an, in der Wochenschau, aber das tangierte uns wenig. Dieses Aufnahmelager in Friedland gibt es immer noch. Flüchtlinge, die zum Beispiel aus Syrien nach Deutschland kommen, werden dort nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst mal für einige Zeit untergebracht. Damals, Anfang der 70er, hat sich der Bahnhof Zoo zu einem zentralen Treffpunkt für die Westberliner Drogenszene entwickelt. Bekannt wurde das Schicksal von Christiane F. im Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Herr Bosetzki. Der Drogenkonsum verändert sich Ende der 60er Jahre. Drogen werden härter, Sucht wird schlimmer, Beschaffungskriminalität nimmt zu. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich gesellschaftlich einiges verändert hat, ne? Ja, also es war eine gewaltige Flucht aus der bürgerlichen Arbeitswelt mit ihren Zwängen, man wollte sich befreien und das Wort Entfremdung, ein Begriff von Marcuse und auf Marx zurückgehend, den kennt man heute gar nicht, aber das war in jeder soziologischen Lehrveranstaltung ein großes Thema, Entfremdung. Und der junge Mensch war entfremdet in der Welt seiner Eltern, die möglicherweise noch Nazis waren. Und er sollte irgendwas Ordentliches lernen, sollte zur Bank gehen oder an die Drehbank oder irgendwas. Aber er wollte nicht. Er wollte leben und sich nicht ausbeuten lassen vom Kapital und also kein Anhängsel an die Maschinerie werden, wie damals das große Wort war. Er wollte selbstbestimmt leben und sich nicht einbinden lassen in die Zwänge und allgemein die Fluchtbewegung und Drogen, das Highsein, hat das alles nur noch verstärkt und den Wunsch noch wachsen lassen, anders zu sein als die Alten, die ja mit die Welt ins Elend gestürzt hatten und irgendwie auch alle seelische Krüppel waren in den Augen der Jüngeren. So wollte man nicht werden wie die Alten. Der Trend ging damals also Richtung härtere Drogen. Es war wahrscheinlich auch kein Zufall, dass ausgerechnet 1972 ein Song die bundesdeutsche Hitparade anführte, der sich genau mit diesem Thema beschäftigte. Der Tag, als Conny Kramer starb. Juliane Werding landete damals mit gerade mal 15 Jahren ihren ersten Nummer-1-Hit, hielt sich 14 Wochen in den Top 10, verkaufte sich über 1 Million Mal. Conny Kramer ist das Synonym für einen Bekannten von Juliane Werding, der Peter hieß und an einer Überdosis Heroin starb. Wir lagen träumend im Gras, die Köpfe voll verrückter Ideen. Da sagt er nur zum Spaß, komm, lass uns auf die Reise gehen. Doch der Rauch schmeckte bitter,